Abschnitt 10 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Witthoff, Abschnitt 10. Sokrates oder Von der Schönheit. Wie jüngst der muntre Lenz mich in das Grüne brachte, und ich sokratisch warm mir meine Seele dachte, da hing ich Attischer so süßer Laune nach. Ich sah mir Sokrates, er atmete Vergnügen, den Blick zur Sonne hin an Phädons Seite liegen, wo dichter Ahorn ihm die Glut der Sonne brach. Ihm schlurft ein Bach vorbei mit leisen Anmutsgüssen, vertraulich für sein feines Ohr, und stellte mir den murmelnden Ilissen des Achelous Quelle vor. Er schilderte, wie stark, durch wunderbare Töne, und Phädon horchte froh das allgemeine Schöne. Die Rede stieg so hoch, so tief die Lehre war. Mich lockt der schöne Tag und dämmernd schöne Buchen, das himmlisch süße Lied nachahmend zu versuchen. Dir, Freundin, stellt es sich in neuer Weise dar. Wem würdiger als dir zu deren frischen Blicken des Geistes Schönheit Wonne fügt? Und jene schwebt in wallendes Entzücken, wenn er auch murrende vergnügt. Gebüsche, rief er aus, mit Lust umzäunte Fluren, beliebter Aufenthalt für müde Kreaturen, wie gut entzeugst du mich dem Lärm der Unterwelt, die Stadt, ein Tummelplatz für wilde Leidenschaften, durchkreuzt der Harm, an dem die schlechten Leute haften, worunter sich mein Geist in seiner Pflicht erhält. Sie fliehen vor sich selbst und schwitzen aus der Erde das Gold heraus und sich hinein. Indessen, frei von mancherlei Beschwerde, bin ich von ihrem Wuste rein. Bereits im Kreise schon verschiedener Afterlehre, worin ich als vernarrt in das Gespenst der Ehre von Lernbegierde wild nach schönem Tande lief, gefiel mir nichts so sehr wie diese grüne Nächte. Mir schien, als wenn ich hier sowas zu suchen dächte und ein versteckter Freund mir flüsternd »Komme« rief. Ich fühlte, dass ein Reiz wie milde Rebensäfte so warm in meine Seele fuhr. »Ach«, rief ich oft, »ach, hier verborgene Kräfte, entdeckt euch, ach«, entdeckt euch nur. Für Fehler alt genug, für Wahrheit etwa mündig, von Priestern irre gemacht, der Gottheit noch unkündig, so rief ich diese Macht und rief unwissend an. Mein Herz gefiel ihr wohl, so sehr ich sie verkannte, und gleichwohl gegen sie vor Zärtlichkeit entbrannte. Zuletzt erschien sie mir und sah mich gütig an, mir stieß ein Lüstchen auf, als sollte ich Kühle saugen, so lieblich, wie die Rose blüht, mit einmal fuhr mir etwas vor den Augen. Ich sah, was nur die Liebe sieht. Nun schien der alte Stand, wie gar, mir unerträglich, seit ich die Schönheit sah. Die sehen Weiße täglich, die, wie der Mittagsglanz, sich weit herum erstreckt. Ich wandle bloß vor ihr, und über alle Nebel, worin der Haufe schleicht und der gelehrte Pöbel, von vielen angegafft bis an der Lippe steckt, und steige wunderhoch, wie nichts sind diese Tannen, bis in das reinste Lustrevier, und komme stets inbrünstiger von dannen, und Wunsch und Triebe bleiben ihr. Ach, Phädon, siehe doch die hellen Becherinnen, entdecke dich einmal den allzu groben Sinnen und fleuch an meiner Hand bis an die Quelle hin. Getrost, wir lassen klug die Puppenfreude schwinden, die Pöbelsinne hier in Pöbellust empfinden. Im Freudenmeere taucht sich dort der innere Sinn. Hier gilt es minder sich zu freuen als zu reizen, da dort man zum Genusse geht. Wer könnte da nach einer kindisch geizen, wo jede Freudigkeit entsteht? Du Schönheit, höchster Pan, wahrhaftig so vorhanden, wie schwach die Namen sind, die Menschen dir erfanden. Beweger, Kraft, Natur, du, die nur Wonne lebt, allgegenwärtiger, so vielfach ausgegossen, auch ich bin deiner Art und von dir abgeflossen und kehre dir zurück, wenn Tugend mich erhebt. Ach, ich bescheide mich und decke meine Blöße, ich nur um dich gefalle mir, ein Teilchen nur von dir, o helle Größe, ein Tröpfchen, aber doch aus dir. Vollständig, ewig jung, unfähig zu veralten, durch gleiche fliehenden, begegnende Gestalten, bestichst du, wie du warst, so wenig alt wie neu. Hier treten Wesen auf, da gehen Wesen unter, du tilgest und erzeugst, wie gestern, heute munter, besorgest du, dass Tod der Leben Quelle sei. Verprangt sie schnell die Lust der abgelebten Floren, so drängt sich ihr Pomone nach. Wenn diese stirbt, wird jene neu geboren. Das Grabmal ist ein Brautgemach. Wie mild durchleuchtet sie die grenzenlose Ferne, zu Zeugen ihrer Pracht verguldet sie die Sterne, und Sonnen sehet sie wie leichte Körner hin. Ich hier zerschmelze ganz in süße Symphonien, wonach so schön vereint die Weltenheere ziehen. O, dass ich noch kein Stern der letzten Größe bin, doch nein, ich wecke hier im Tale meine Leier und stimme so nachahmend ein. Auch muß zur Nacht mein stilles Opferfeuer im Kleinen ihr Gemälde sein. Doch, Unerforschliche, verstatte, dass ich frage, woher ergoss sie sich so manche böse Plage, die deiner Menschen Herz mit Elend überschwemmt? Du, gute Schönheit, kannst du nie das Böse zeugen, dir ist die Güte selbst nur uns das Übel eigen. Ich fühle, dass dein Rat nicht unsere Wonne hemmt. Der Teile, innerer Bau, der Glieder, äußere Hülle, der Geist, oh schön sind sie gemacht. Nur unser Herz, der frevelhafte Wille, verließ dein Licht und suchte Nacht. Allein der Ärgste hat umsonst dir abgeschworen, du Schönheit hast dein Recht auf alle nie verloren, der Dümmste huldigt die auch ohne Lehre noch. Du schimmerst ihm nur kaum durch aufgeblühte Wangen, wie klopfend bleibt sein Herz an ihrer Seide hangen, und hüpfend schultert er das schwerste Sklavenjoch, dir rennt er deiner ganz entohnigt im Innern, in jedem äußern Reize nach, und sucht, so laut auch Fehler ihn erinnern, nur dich im größten Ungemach. Von Toren nie gesehen, die klügelnd dir entwischen, verfolgst du sie, den Tand zur Einsicht anzufrischen, und wirfst dein kennbar Licht auf jede Freude hin. Sie ruft Natur und Kunst bei dir sich einzuladen, für deine kleinste Lust gefallen großen Schaden, und immer bleibst du so dem Triebe Lehrerin. So labest du den Geist an kleinen Ehrenbildern, denn Schönheit nährt die Geister ja. Gereut's ihm dann, sich ferner zu verwildern, so sind doch noch Begriffe da. der Mienenmelodie, der Rede Licht und Schatten, die Scherze, die sich frei zum edlen Ernste gatten, der durch die süße List erobernde Betrug und alle lockende Gestalten oder Töne beweisen immer noch, wie sehr das kleinste Schöne in unsere Seele passt, beweisen sie genug. Wen rührt die Freude nicht, wen itzt in Efeugrenzen das Schäfervölkchen ausgeführt, durch laute Lust vereint zu Reihe tänzen, Arkadiens Gebirge ziert. Doch lass das junge Herz rechtschaffen sich entschließen und dann die Weisheit sich auf seinen Geist ergießen. Wie fröhlich kann nicht da so manche Zierde blühen, ein lasterhaftes Herz für wohlgemachte Glieder und Bacchus, Evoe für anmutreiche Lieder sind Wolken, welche schwarz sich um die Sonne ziehen. Unendlich ist der Reiz, wenn Schönheit fromme Jugend so wie Dianens Bild umringt. Wie mächtig wirkt die Dichtkunst in die Tugend, wenn Orpheus spielt und Linus singt. Wenn unsere Geister sich mit Tugendliebe gatten, verschwindt der Lilienglanz wie weggestrahlte Schatten und Götter atmen Lust auf unsere Herrlichkeit. Die stille Majestät wahrhafter Ehrentaten, geschäftig wie sich selbst dem Lande wohl zu raten, verliert am Werte nichts durch ihre Seltenheit. Wie können Denker so sich ihrer Kraft entwöhnen und jauchzen, ist sie fortgedrängt? Das tut der Wahn, der sich durch alle Szenen zu blindem Eigennutze mengt. Erfreut sie, wie sie drückt, der Schätze schwere Bürde, wie ist das Flittergold nur selten echter Würde? Was bringt die wilde Lust in karge Ernten ein? Hier ist es immer schwer, nicht stets in Sorge machen, noch schwerer, Wert des Glücks, sich durch Verdienste machen, am schwersten, fromm in Lust, vergnügt in Mühe sein, wo so das Böse herrscht, da bleibt das Schlechte Schöne, noch kaum der kleinsten Ehre wert. Der Harm belehrt der Griechen eitle Söhne, dass ihn das Gute selbst ernährt. Ja, Phädon, merke dir, wen reine Tugend kleidet, der kann nicht schöner sein, und wenn auch unbeneidet, o Tugend, ist ein Schatz, der Kronen überwiegt. Du, Schönheit, tauche selbst in deine Nektarfluten, die Wünsche Phädons ein und rechne das zum Guten. Warum allein mein Geist sich im Gebete schmiegt, für Licht und Wärme brennt nur eine Flammensphäre. Und so gehört das Gute dir und kehrt zurück wie Wasser in die Meere und fließt in dich und ich mit ihr. Ende von Abschnitt 10. Ende von Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Witthoff.